hast noch was zu verlieren. Wo soll das hin für mit dir? Ich habe Angst, nochmal alles zu verlieren. Wo soll das hin für mit dir? Ich habe Angst, nochmal alles zu verlieren. Wo soll das hin für mit mir? Ich habe Angst, nochmal alles zu verlieren. Wo soll das hin für mit mir? Ja, ich hab schon mal alles verloren. Durch die ganzen Drogen, durch die Gewalt und den Zorn bin ich aufgewacht. Hab den Absprung raus in Haft, Frau und Kind weg. Ja, ich weiß, wie es ist, wenn man tief drin steckt. Im Kreis, den kriminellen Umgang, der Teufelskreis, ihm zu entkommen, war wirklich nicht gerade leicht. Zahl einen hohen Preis, sie wollten mich töten. Meine Frau kam zurück, meine Sorgen zu trösten. Heilete damit jede Wunde. Ich hab ihr versprochen, nein, ich zück nie wieder die Wumme. Nie wieder auch nur eine Sekunde bin ich drauf und voll raus. Ich höre auf, ich geb alles auf. Heute lebe ich diesen Traum, doch hab Angst. Steh am Rande des Wahnsinns. Ich hab Angst, alles nochmal zu verlieren. Wo soll das hinführen mit mir? Ich habe Angst, nochmal alles zu verlieren. Wo soll das hinführen mit mir? Ich habe Angst, nochmal alles zu verlieren. Wo soll das hinführen mit mir? Ich habe Angst, nochmal alles zu verlieren. Wo soll das hinführen mit mir? Ich schenkte mir einen zweiten Sohn, wunderbar. Ich verdiene Geld, alles wunderbar. Doch manchmal hab ich das Gefühl, sie ist noch immer allein, wie zu der Zeit. Als ich ständig high war, ziemlich drauf auf Werfung, Christel alles wollte. Ich alles wollte, ich und das ist noch heute so. Ich werd es nicht los, paranoid, paradox. Ja, ich weiß, ja, in meinem Kopf ist ein Druck, ja. Immer muss ich was machen, ich will immer mehr schaffen, mehr greifen, als ich eigentlich erreichen kann. Doch gib Gas, steh mein Mann, meine Frau ist stolz auf mich. Das ist mir mehr wert als all das Gold, du Bitch. Ey, red mal bitte nicht von irgendwelchen Paranoias. Ich weiß, wie es ist, ey, alle sagen, Schaki, du bist bescheuert. Doch die Angst in mir drin, sie zerreißt mich fast täglich. Und was ihr da so macht, ist für mich immer noch nicht verständlich. Diese Angst ist sicherlich los. Hab Angst, dass mich auch der Teufel nochmal holt. Diese Angst ist sicherlich los. Hab Angst, dass mich auch der Teufel nochmal holt. Ich hab Angst, alles nochmal zu holen.